Es ist vollbracht, das Werk von Golgatha, dir Herr sei Preis und Ruhm. Der Vorhang fällt, gibt Preis, was niemand sah, den Weg ins Heiligtum. Was Gott ersehen, ist geschehen, nun ist gebunden Satans Macht. Es ist vollbracht, es ist erfüllt, der heilige Lebenslauf, man legte ihn ins Grab. Doch bald geschah's, der Herr stand wieder auf, uns dadurch Hoffnung gab. Der Tod bezwungen, Heil errungen, die Auferstehungskraft enthüllt. Es ist erfüllt. Wir beten an dich, Gottes Opferlamm. Du gabst dich völlig hin. Preis, Dank und Ruhm dir, unser Bräutigam. Wir knien vor